1.3 und 1.4. Hey Hector und Sola, ich habe gar nicht gesehen, dass ihr auch in der Vorlesung wart. Hallo Leonie. Hallo Leonie. Ja, wir saßen heute ziemlich weit hinten. Na, wie hat euch die Vorlesung gefallen? Gut. Es war heute gar nicht so theoretisch wie sonst. Mir hat es gefallen, dass wir erst alle allein diesen Gapminder-Test gemacht haben und ihn dann zusammen ausgewertet haben. Ich fand es auch total interessant, obwohl ich den Test schon kannte. Ich habe ihn mal im Internet gefunden und war damals bei vielen Antworten auch sehr überrascht. Wie fandst du die Vorlesung, Leonie? Ich weiß nicht. Also interessant war es auf jeden Fall, aber auch etwas frustrierend. Ich habe bei dem Test fast alles falsch eingeschätzt. Ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen weltweit bei 70 Jahren liegt. Da hatte ich viel weniger angekreuzt. Ich kann das irgendwie gar nicht richtig glauben, dass wir die Welt so falsch wahrnehmen. Ja, der Test war schon krass. Ich hatte auch viele falsche Antworten. Ich wusste gar nicht, dass ich so pessimistisch bin. Nee, im Ernst. Ich habe schon gedacht, dass es mittlerweile etwas weniger Armut gibt. In dem Test kommt ja heraus, dass es 50% weniger Menschen gibt, die in extremer Not leben, als vor 20 Jahren. Das gibt doch Grund zur Hoffnung. Am meisten überrascht hat mich übrigens, dass Frauen im Durchschnitt fast genauso viele Jahre zur Schule gehen wie Männer. Das hat mich sehr gefreut. Das ist doch typisch. Wir denken nur bei uns in Deutschland und in anderen sogenannten Industrienationen gibt es Fortschritte, egal ob technisch oder medizinisch oder so. Aber dass es woanders auch diese Entwicklungen gibt, nehmen wir oft gar nicht wahr. Ich glaube, wir haben ein völlig falsches Bild von den Ländern im globalen Süden. Das ist einfach nur Arroganz. Genau wie Rusling es in seinem Buch beschreibt. Ja, das stimmt, Sola. Aber das ist doch hauptsächlich so, weil man so wenig positive Nachrichten hört und sieht. Vor allem hier muss ich Rusling zustimmen. Ich glaube schon, dass es viele positive Entwicklungen gibt, über die wir nichts erfahren. Wusstet ihr zum Beispiel, dass im Senegal während der Corona-Krise Tests für nur $1 entwickelt wurden? So konnte die gesamte Bevölkerung getestet werden. Aber in den Medien hat man davon fast nichts gehört. Dann ist auch klar, warum die Menschen so ein einseitiges Bild haben. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ich muss zugeben, es gibt Zeiten, da bin ich auch fast süchtig nach negativen Nachrichten. Wenn etwas Schlimmes auf der Welt passiert, dann lese oder sehe ich ständig Nachrichten, um mich zu informieren. Und dann kommt mir natürlich alles super schrecklich vor. Aber meine Wahrnehmung ist auch sehr gefiltert. Die positiven Sachen ignoriere ich dann unbewusst. Das ist bei mir anders. Wenn ich zu viele negative Nachrichten konsumiere, fühle ich mich schnell überfordert. Deshalb versuche ich, das zu vermeiden. Naja, aber nochmal zu Rusling und seiner Sicht auf die Welt. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass alles besser wird. Es sieht einfach nicht danach aus. Denk doch mal an den Klimawandel und die Naturkatastrophen und wie viele Menschen daran sterben. Ich wäre skeptisch, ob wirklich alles besser wird. Echt? Da muss ich dir widersprechen, Leonie. Viele Dinge gehen meiner Meinung nach in die richtige Richtung. Es gibt auch so viele Projekte und Vereine, die sich für positive Veränderungen in der ganzen Welt einsetzen und darauf aufmerksam machen. Kennt ihr zum Beispiel das Dollar Street Projekt von Ruslings Schwiegertochter Anna Rusling Rönnlund? Das finde ich ein super Beispiel. Nee, erzähl doch mal, Sola. Was ist das für ein Projekt? Also wie gesagt, das Projekt hat die Schwiegertochter von Hans...